Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt oder so ähnlich. Wir haben 22:29 Uhr und ein paar Sekunden und wollte mich erstmal recht herzlich bei allen bedanken, die immer wieder mal kurz in meinen Podcast reinhören. Wollte ja, wie ich schon mal vorher gesagt hatte, immer versuchen, maximal 3 Minuten zu machen und nicht länger. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Pfingsten und ja, das Jahr geht schon fast wieder zu Ende. Das ist Wahnsinn. Also, das Jahr hat gerade erst angefangen und dann, ja, es ist schon fast wieder vorbei. Und ja, morgen soll es, glaube ich, wieder relativ warm werden, aber ich habe schon wieder diesen Gena. Ich glaube, ich werde mal demnächst mal wieder anfangen, meinen Podcast morgens früh aufzunehmen und nicht abends. Es ist wie verhext. Da lernt man wirklich was Nettes, in meinen Augen nett. Und wenn ich sage, in meinen Augen nett, dann ist es auch nett. Was Nettes kennen und dann löst sich das wieder alles in Rauch auf in Rauch auf und ich glaube, heute würden die 3 Minuten nicht ausreichen und es sind immer so viele Gedanken, die mir durch den Kopf gehen und so ich bin ja wirklich, wirklich nicht anspruchsvoll, aber ab und zu denke ich mir, was suchen die Mädels, die Frauen, ne? Was suchen die? Und ich habe es immer noch nicht rausgefunden, obwohl ich schon, ich kriege gerade eine Nachricht. Moment, ich muss mal kurz auf meine Smartwatch gucken, wer das ist, ob es wichtig ist. Nee, ist nur irgendwas von meiner Shelty Group. Shelty Cheap Dog Group bei Facebook. Und jetzt bin ich doch schon über die 3 Minuten drüber und habe schon wieder den Faden verloren. Ja, kann ich auch noch mal ganz kurz gehen. Ja, genau. Ich weiß nicht, was die Frauen heutzutage suchen. Keine Ahnung. Also nett, sympathisch. Was ich meiner Meinung nach bin und na gut, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wenn ich sage, ich bin schon ein Schnapper, dann meine ich das auch so und deshalb ich verstehe das alles nicht. So, es ist jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht wieder so anfange zu reden wie ein Pornodarsteller. Pornodarsteller. Und ich bin auch wirklich heute richtig im Arsch. Und ich breche das jetzt erstmal ab und ich versuche die nächsten Tage nochmal einen anständigen Podcast zu machen. Und das ist immer sehr schwierig, weil mir gehen eigentlich tausende Gedanken durch den Kopf. Da ich mir aber nichts vorher aufschreibe und so rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, habe ich dann die Hälfte schon wieder vergessen. Und naja. Ich versuche den letzten Gena zu unterdrücken und ja, bleibt mir gewogen, würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhin folgt und habt noch eine angenehme Nacht und morgen am Dienstag einen stressfreien Tag in die Woche. Bleibt mir gewogen. In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Oder war das Oldenburg, meine Stadt, deine Stadt? Keine Ahnung. Nee, Oldenburg, meine Stadt, deine Stadt, unser aller Stadt. Oder so ähnlich. Ihr wisst, was ich meine, ne? Thank you for watching, thank you for listening, have a nice day. Und irgendwie geht das Leben weiter und ja, schauen wir mal, ne? So, ich bin raus, bevor ich mich wieder um Kopf und Kragen rede und wieder anfange, mit meiner Porno-Stimme zu reden. Habe ich jetzt zwar 3 Minuten überzogen, aber das ist dann auch schnurzpiep egal. Und ja, ich bin raus und euch allen noch einen angenehmen Abend mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten oder wer auch sonst immer bei euch ist. Ciao.